Yeah, what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8 und das waren Cold Cold Hearts. Und zwar ist das eine Platte von 97, war eine Riot Girl Band aus Washington. Da haben Alison Wolfe und Aaron Smith von Bradmobile zum Beispiel mitgespielt. Ich habe die erst vor einer relativ kurzen Zeit entdeckt und finde die sehr, sehr geil. Die Platte kam damals raus auf Kill Rock Stars und der Song hieß oder heißt Sorry, Your Band Sucks, in Klammern Rebels Without Brains. Und Andi darf jetzt mit seinen Neuvorstellungen gleich mal anfangen. Genau, und jetzt waren wir schon in den 90ern. Wir gehen nochmal weiter zurück in die 80er, in die Anfang der 80er. Da sind zwei 7 Inches jetzt rausgekommen. Eine mit Aufnahmen, die jetzt zum ersten Mal aufgetaucht sind auf Platte und eine wundervolle Wiederveröffentlichung. Ich starte erstmal mit der 7 Inch von SOA, von dem First Demo vom 29.12.1980, jetzt erschienen auf Discord Records. SOA waren eine der allerersten DC Hardcore Punk Bands, sind vor allem dadurch bekannt, dass der später zu Weltruhm aufstrebende Henry Rollins, damals noch Henry Garfield, dort der Sänger war. Ist seine beste Band, also ich mag SOA mehr als Damaged und all der Krampf, der danach kam. Auf jeden Fall sehr hörenswert. Und was ich an den Demosachen von SOA sehr mag, sie sind deutlich punkiger als die spätere No Policy EP, also auf jeden Fall auschecken. Genau, und zwei Songs auf der 7-Inch, drei Songs auf der 7-Inch sind schon bekannt vom Flex Your Head Sampler. Also scheint die Session zu sein, die dann später auf dem Flex Your Head Discord Sampler erschienen ist. Genau, von SOA hört ihr den Song Public Defender. Ganz kurz noch, weil ich es so witzig finde, hinten ist eine Werbung oder eine Anzeige von SOA. Wanted, Drummer for SOA. Must have own set, fast but simple, no drugs, must have an attitude, call Henry. Und Attitude ist unterstrichen und genau. Doppelt. Doppelt, ja. Ja, ja. Also, genau, ja. Also SOA mit Public Defender und danach hört ihr eine mindestens genauso geile Band wie SOA, auch aus den 80ern, nämlich Deep Wound aus irgendwo Massachusetts, also nicht aus Boston, sondern ich glaube, Winchester, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, das kommt davon, wenn man sich keine Aufzeichnungen macht. Die 7-Inch ist selbstbetitelt und ist damals 1983 erschienen und wurde jetzt auf Armageddon Records wieder veröffentlicht. Ganz, ganz toller, gestörter Hardcore-Punk. Teilweise so Void oder anderen chaotischen Hardcore-Bands der 80er nicht unähnlich. Man kann noch erwähnen, dass einige der Bandmitglieder später dann auch zu Weltruhm gelangt sind mit Dinosaur Junior. Und ja, ich habe von Dinosaur Junior gar keine Ahnung. Ich kenne keinen einzigen Song, aber Deep Wound ist auf jeden Fall spitze. Von Deep Wound hört ihr einen der punkigeren Songs auf der 7-Inch, und zwar Video Prick. Genau, so viel dazu. Viel Spaß jetzt mit klassischem amerikanischen 80er-Jahre-Hardcore. Los geht's mit SOA und danach Deep Wound. Viel Spaß. So, das waren Deep Wound mit Video Prick von ihrer selbstbetitelten 7-Inch. War, soweit ich weiß, auch ihre einzige offizielle Veröffentlichung. Grandioser Ami Hardcore von 1983, jetzt wieder veröffentlicht auf Armageddon Shop. Und davor habt ihr gehört SOA mit Public Defender von ihrer Demo, die jetzt auf 7-Inch wieder veröffentlicht wurde. Also zum ersten Mal offiziell auf Vinyl auf Discord Records. So, jetzt geht's weiter mit aktuellen Kram. Da gibt's aber ein kleines Problemchen. Und zwar eine 7-Inch, die ich dabei habe, benötigt einen Puck. Und das liebe Radio Z hat die Pucks verschlammt. Genau. Jetzt gibt's erstmal, ich habe zwei 7-Inches dabei, die ich ja trotzdem jetzt beide vorstelle, wenn dann auch nur mündlich. Eine Sekunde, ich hole sie schnell. Das war jetzt alles ein bisschen improvisiermäßig. Und zwar, ich habe zwei neue Hardcore 7 Inches dabei, brandaktueller Kram. Wir starten mit einer 7 Inch, die wir zu 100% spielen können, weil sie kein Single-Puck-Loch hat. Und zwar ist es die Split 7 Inch von Ruidosa Immundicia aus Wien und Drop Dead aus USA. Von mir gibt's einen Song von Ruidosa Immundicia, von Jesse später noch einen Drop Dead Song. Ruidosa Immundicia könnte Konjunktive noch und nöcher bekannt sein. Haben wir schon öfters vorgestellt und gibt's jetzt auch schon seit, glaube ich, 11 Jahren. Tolle Band, spanischsprachiger Hardcore-Punk, ultra schnell. Los Crudos mit Sängerin nur besser, würde ich mal so beschreiben. Donde Esta La Solución heißt der Song, ist aus der Session, die auch von der Huelas de Odio 7 Inch, die davor rauskam, also selbe Session wie die letzte Veröffentlichung. Ist auch auf Armageddon Label erschienen, also auch dasselbe Label, was auch Deep Wound wiederveröffentlicht hat. Jetzt bringe ich euch alle durcheinander. Egal, auf jeden Fall hört ihr Ruidosa Immundicia mit Donde Esta La Solución. Und danach gibt's dann, falls wir noch einen Puck finden, ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, ich werde jetzt hier alles durchforsten, gibt's eine neue Hardcore-Punk-Band aus Leipzig. Ja, wir spielen auch mal wieder eine gute neue Hardcore-Band aus Deutschland. Gibt's ja nicht so oft, aber hier haben wir mal wieder eine, und zwar Midnight Crisis. Vielleicht liegt es auch daran, dass ein Nicht-Deutscher mit dabei ist und es deswegen gut wird. Auf jeden Fall, der Sänger ist nämlich aus Finnland und man hört auch klassischen, ja, sehr stumpfen, und das meine ich positiv, Finnen Hardcore Punk, sehr punkig auch, sehr assi auch, was sehr gefällt, teilweise auch sehr melodisch, aber trotzdem dann auch wieder sehr gut Propaganda Records mäßig Ufter Ufter, also ganz toll. 7 Inch ist jetzt ist mit dem Ufter Ufter Scheiße Musiksiegel ausgezeichnet und ist selbst betitelt und auf Rinderherz Records, einem Schweizer Label, was mir vorher noch nicht bekannt war, erschienen. Genau, und der Song heißt Ulko Puelinen. Und die haben ja letztens in Erlangen gespielt. Das war eigentlich ziemlich gut, es war nur leider sehr wenig los. Ja, 4 zahlende Personen. Mhm. Also shame on you. Nürnberg, Erlangen und Region, wieder mal eine Enttäuschung. Und ja, jetzt erstmal Ruidosa Immundicia und danach die großartigen Midnight Crisis, falls wir einen Puck finden. Wenn nicht, dann spielen wir das. Müssen wir das vorstellen und wir spielen es beim nächsten Mal. Genau, und wir spielen es beim nächsten Mal. Viel Spaß mit Hardcore Punk. Jo. Take another look over the So, also wir haben keinen Puck mehr gefunden, das macht aber nichts, dafür gab es jetzt zwei Ruidosa Immundicia Songs und Midnight Crisis gibt's dann das nächste Mal. Genau, und das waren jetzt eben, wie schon angekündigt, Ruidosa Immundicia von der Split mit Drop Dead, erschienen auf Armageddon Records. Genau, und Jesse übernimmt mit weiteren Neuvorstellungen. Genau, die du dann jetzt auflegen müsstest, und zwar fange ich... Warte, ich gebe dir die mal. So, jetzt ist hier alles wieder schön improvisiert. Und zwar, womit fange ich an? Ach, ich fange mit Wolf an, genau. Hier, wieder. So, und zwar, jetzt muss ich mich hier kurz wieder sortieren. Genau, als erstes habe ich die neue Platte von Wolf mit dabei. Eine Band aus London mit eher so leicht, ja, experimentellem Queer-Punk. Eher ein bisschen schräg, sehr, sehr reduziertes Schlagzeug. Und sehr... Ja, auch sehr wütend. Und was ich sehr, sehr gut finde, dass fast alle von den 13 Liedern auf dieser LP unter einer Minute 50 sind. Einzige Ausnahme bildet der Song Witch, der geht dann doch tatsächlich 3 Minuten 20. Wir hören allerdings einen von den kurzen Liedern. Das heißt, wir müssten... Bist du ready? Klar. Ja, okay, cool. Und zwar hören wir den Song December. Ich habe die Platte letztens bei einem tollen Shopping-Konzert gekauft, das in Erlangen stattgefunden hat. Das war letzten Donnerstag, da haben noch Eric Ayotti mitgespielt und White Boy Problems. Und es war ein ganz, ganz toller Abend. Es gab Filme, es gab eine Ausstellung und Shopping war der Hammer. Und ich hatte schon einigermaßen hohe Erwartungen, aber die haben die sogar noch ein bisschen übertroffen. Und die hatten saumäßig viel Spaß und es war mega cool, denen zuzugucken. Und ja, es war ein sehr... nachhaltig beeindruckendes Konzert und ich hoffe, dass ich die bald wiedersehe. Gestern haben die mit Hysterics und Mülltüte in Berlin gespielt. Da wäre ich gern gewesen. Das drei mega coole Bands. Ich glaube, das war gut. Aber auf jeden Fall hatten die dann eben ein paar Platten mit dabei und ich hatte vor einer Weile schon mal bei Wolf so ganz kurz reingehört und habe mir dann aber einfach mal auf Empfehlung die LP mitgenommen. Und finde die auch ziemlich geil. Die ist rausgekommen auf La Vida Es Un Moose. Heißt The Right Way to Play. Und wir hören jetzt, wie gesagt, den Song December und hören uns dann in einer Minute schon wieder. Los geht's. Das waren Wolf mit December von ihrer 12-inch The Right Way to Play. Und was wollte ich da noch sagen? Ach so, ja genau, da ist noch eine von Frau mit dabei. Frau habe ich hier ja auch schon mal vorgestellt. Die haben ein Tape draußen und die spielen am 2. August zusammen mit Asesino del Poder aus Spanien im neuen Projekt 31 in Nürnberg, zu dem wir später auch noch diverse Dinge ankündigen werden, also diverse Termine und kurz was dazu sagen. Und natürlich werden wir auch nochmal rechtzeitig auf das Frau-Konzert hinweisen. Auf jeden Fall wird das ziemlich cool und da freue ich mich jetzt schon drauf. Als nächstes hören wir dann, wie vorhin schon von Andi angekündigt, von der Split mit Ruidosa Immundicia einen Song von der Drop Dead-Seite. Der heißt A Fall of Empires. Die Band Drop Dead gibt es ja irgendwie auch schon ewig, seit Anfang der 90er, sind aus Providence, Rhode Island und es ist sauschneller Hardcore. Das Label ist das Label vom Sänger und ja, viel muss man glaube ich eigentlich auch glaube ich nicht zu... Der hat dann auch die großartige Deep Wound 7-Inch wieder veröffentlicht. Ja, oh. Ja, cool, kannst du kannst du mal sehen. Ja. Genau, und da hören wir jetzt mal rein. Drop Dead mit A Fall of Empires. Das waren Drop Dead mit A Fall of Empires von der Split 7-Inch mit Rui Dosa in Mundicia, die wir uns vorhin angehört haben. Und ja, du hast ja Rui Dosa in Mundicia letztens erst angeguckt. Genau, ja. In München. In München, das war wie immer sehr überzeugend. Also ja, war schön. Was hat er nochmal mitgespielt? Leitkultur aus Nürnberg, die auch bekannt sein dürften durch diverse Vorstellungen bei DIY or Die und auch durch viele Konzerte hier in der Region und noch 100 Blumen, die haben so Elektro-Punk, Schlagzeug, Keyboard, Synthesizer, Computerkram, keine Ahnung, was das war, sowas kann ich nicht erkennen, mit Geschrei-Gesang und einer Gitarre, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ja. Aber okay, Rui Dosa in Mundicia zusammen mit Leitkultur Gewinner des Abends. Ja. Sehr, sehr schön. Das klingt doch gut. Ja. Als nächstes habe ich nochmal die beiden Sampler mitgebracht, die ich beim letzten Mal schon vorgestellt habe. Das hatte ich ja auch angekündigt, dass ich die nochmal mitbringen möchte, um da nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Unter anderem zum Beispiel zum Maximum Rock'n'Roll Sampler. Da hatte ich beim letzten Mal nicht so richtig Bock, großartig was zu erzählen und habe einfach nur Synthetic ID gespielt. Dieses Mal habe ich mir ausgesucht Obediencia, eine spanische Band. Und das ist der letzte Song auf dem Sampler. Das sind ja zwei LP oder zwei 12-Inches jeweils auf 45. Sind ein Haufen Bands drauf. Da verliert man auch leicht den Überblick. Deswegen ist mir beim letzten Mal zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass die Permanent Ruin, die Alex beim letzten Mal vorgestellt hat und ich dann so meinte, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich kenne die nicht. Die sind da nämlich auch mit drauf. Habe ich aber in dem Moment nicht überrissen, weil, ja, wie gesagt, zu viele Bands und da hatte ich den auch noch nicht so oft angehört. Ja, ist alles sehr, sehr abwechslungsreich und was vielleicht noch so ein bisschen erwähnenswert ist zu dem Sampler, dass es einfach ein Auswahlverfahren gab. Es gab eben diesen Aufruf, dass man da zwei Songs einschicken kann. Und dann haben sich da, wenn ich mich recht erinnere, 15 Leute, wie es in dem Sampler auch erzählt wird, zusammengesetzt, haben die sich angehört, aber ohne zu wissen, welche Bands sie da anhören und haben dann ein Auswahlverfahren durchlaufen, das dann auch dementsprechend lange gedauert hat. Also die wussten nicht, was sie da anhören und haben einfach wirklich nur danach entschieden, wie sie es finden und nicht, was da vielleicht irgendwie dann schon für Vorgeschichten mit den Bands kommen. Wobei ich davon ausgehe, dass bestimmte Bands auch einfach erkannt wurden. Also ja, aber finde ich auf jeden Fall ganz gut. Und da hören wir uns jetzt, wie gesagt, Obediencia an. Das ist der letzte Song auf der von diesen beiden Platten, also auf der D-Seite. Und ich finde es von dem her ganz gut, weil davor kommen lauter Hardcore-Bretter. Und das ist dann ein etwas schönerer Punk-Song zum Abschluss. Der Song heißt Miedo und geht so. Thank you. war ein Obediencia mit Miedo vom Maximum Rock'n'Roll Sampler, der da heißt Sound the Alarms. Und Andi möchte gerne noch was im Generellen zum Maximum Rock'n'Roll Samplern sagen. Ach ja, gerne, ja. Ich bin auch ganz ehrlich, wieso? Wir sind die letzten Male waren wir immer so im Zeitdruck. Und weil wir viel zu viel zum Spielen hatten. Und heute haben wir viel zu wenig zum Spielen dabei. Deswegen noch ein paar meiner Gedanken, da ich mir doch immer sehr viel Gedanken mache über Punk, gibt's jetzt hier nochmal ein paar Gedanken zu Maximum Rock'n'Roll Samplern von mir. Und zwar, ich habe den ja auch schon, aber noch nicht reinhören können. Aber als ich die Bandliste auf dem diesmaligen Maximum Rock'n'Roll Sampler gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil im Gegensatz zum letzten Public Safety, der vor, glaube ich, auch schon vier Jahren erschienen ist, ja, sehr viele unbekanntere Bands drauf sind, im Gegensatz zum Public Safety Sampler, also dem vorhergegangenen internationalen Maximum Rock'n'Roll Sampler, wo ja mehr oder weniger die Creme de la Creme der Nuller drauf war. Also wirklich die so Bands wie der ganze Kopenhagen-Kram und Schweden-Kram und das Beste aus USA und Kanada. Und dieses Mal ist es ja weitaus internationaler, also wirklich Musik aus fast allen Kontinenten und auch wirklich Bands, die man oft noch gar nicht wirklich gehört hat. Also ich kenne, denke ich mal, ein Drittel der Bands, die da drauf sind. Viele sind selbst uns, obwohl wir ja so viel kennen, unbekannt. Ja, auf jeden Fall schöne Sache. Steht damit, finde ich, wieder etwas mehr auch in der Tradition von dem allerersten internationalen Maximum Rock'n'Roll Sampler, der da hieß Welcome to 1984, der auch 1984 erschienen ist und der auch irgendwann mal bei Maximum Rock'n'Roll wieder veröffentlicht wurde, auch hier vorgestellt wurde und auch sehr zu empfehlen ist. Der aber auch hatte auch den Hauptfokus weniger auf Hype-Bands, sondern wirklich auf internationale Underground-Hardcore-Punk-Szene. Und ja, ich freue mich, den anzuhören. Ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich ihn, wie gesagt, noch nicht angehört habe. Aber es sind auf jeden Fall viele nette Bands drauf. Das war jetzt ein wenig ein Kommentar zu Maximum Rock'n'Roll Samplern, zu den internationalen Maximum Rock'n'Roll Samplern. Denn der beste Maximum Rock'n'Roll Sampler ist und bleibt Not So Quiet on the Western Front. Und es ist eine Art Dogma, weil er vielleicht der beste Punk-Sampler ever ist. Nur so nebenbei. Auch von Maximum Rock'n'Roll. Jetzt werden hier diese Punk-Meinungsmache und jetzt macht die Jessie lieber wieder weiter. Das war das Wort zum Maximum Rock'n'Roll Sampler. Ich glaube, das war sogar ganz gut, dass ich da beim letzten Mal nicht so viel dazu erzählt habe, sonst hätten wir das heute hier eventuell so nicht miterlebt. Als nächstes habe ich dann nochmal den Berlin Tristesse Sampler mit dabei, der auf Hard First rausgekommen ist. Da habe ich beim letzten Mal durchaus sehr viel dazu erzählt und jede Einzelheit aufgezählt, die da mit dabei ist als Gimmick. Und deswegen werde ich mich da heute kurz halten und da hören wir von Peace Bastard den Song The Sirens. Das ist der erste Song auf der A-Seite, also der Opener dieses Samplers. Und ja, genau, ich habe beim letzten Mal Mülltüte gespielt und Pick Control haben wir dann, glaube ich, noch angespielt. Das war aber gar nicht mehr so ganz drauf. Aber wie gesagt, auf jeden Fall volle Empfehlung, super Sampler. Und wir hören jetzt Peace Bastard mit The Sirens. Sagen Sie mal, wie reden Sie denn eigentlich? Ihre Aussprache ist ja ganz verändert. Meine Aussprache? Ja, Ihre Aussprache. Warum haben Sie sie denn geändert? Sie hatten doch vorhin noch einen ganz deutlichen Berliner Akzent, nicht wahr? Schämen Sie sich etwa Ihrer Herkunft? Ich habe keinen Akzent. Nie gehabt. Ich finde Leute, die ihre Herkunft verleugnen, widerlich. Aus welcher Ecke von Kreuzberg oder Wedding kommen Sie eigentlich? Versuchen Sie nicht, mir was vorzumachen, sonst werde ich wütend. Und wenn ich wütend werde, kann ich sehr unangenehm sein. Das ist ärztlich festgestellt. Und in Zukunft reden Sie gefährlich so, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ich schäme mich ja schließlich auch nicht meiner Herkunft. Also los. Musik. Geese-Bastard mit The Sirens und wir haben sogar das Intro mitgespielt. Ja, einer von 7 Songs, also 7 Hardcore-Bands aus Berlin sind auf dem Sampler vertreten. Und Anni und ich waren, um heute diese Sendung mit Anekdoten zu füllen, letztens auch in Berlin auf dem Berlin Tristesse Release Konzert. Mhm. Das 2 Tage ging, wir waren beide am Samstag da, mhm, als Pick Control, Mülltüte und Nuklear Kalt Kult. Nuklear Kalt kündigen sich selber als Nuklear Kult an, total gut, gespielt haben. Und das war auch ein ziemlich cooles Konzert. Das war richtig, richtig geil und alle 3 Bands voll super und sowohl Mülltüte als Pick Control, von denen ich ja großer Fan bin, waren Hammer. Also das ist zum Beispiel auch so ein Konzert, das nachhaltig im Gedächtnis bleibt. Es war auch so ein schöner Abend einfach, aber das Konzert selber war tatsächlich ziemlich großartig. Solche Konzerte dürfen gerne öfter stattfinden. Deswegen taucht doch bitte immer alle zu den Konzerten auf, dann wird das nämlich auch schön, je mehr Leute da sind. Und apropos Konzerte, jetzt haben wir endlich mal wieder einen Veranstaltungskalender vorbereitet, wenn wir auch sonst heute nicht so gut vorbereitet sind, weil der Alltag uns die Zeit klaut, uns so vorzubereiten, wie wir das gerne möchten. Wir haben dafür aber ganz viele Veranstaltungen anzukündigen und zwar geht's los am Mittwoch, den 28.05. mit dem Destination Bloodfest. Genau, im Jugendhaus in Erlangen. Da spielen 5 Screamo, Emo, Hardcore Bands, Locktender aus USA, The Reptilian aus USA, Masada aus Erlangen, Lilith aus Nürnberg und Resch, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus Erlangen und Beilstein. Los geht's da um 18 Uhr. Es sei noch zu erwähnen, dass es nicht nur Bands gibt, sondern auch noch eine Fotoausstellung und genau. Genau, und Fotoscenes gibt's zu erwerben. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt einiges zu gucken. Und wie immer in Erlangen kann man dann schön rumhängen und auf der Terrasse abhängen. Genau. Und am nächsten Tag, das ist ja ein Feiertag, Donnerstag, der 29., geht es dann gleich weiter mit dem Radio Z-Fest. Das findet in der DESI in Nürnberg statt. Und dann geht es gleich weiter mit Freitag, den 30. Da spielen in Erlangen auch im Transfer einer Kneipe. Genau. Ja, Kneipe. Kneipe. Ja, Beißpony aus München. Kannst du dazu etwas sagen? Ich habe jetzt da keine Infos finden können. Das ist eher was Experimentelleres, oder? Ja, doch, ja, so könnte man das beschreiben. Mhm. Und am selben Tag spielen auch in Erlangen, allerdings dann im Jugendhaus, 3 Bands. 3 Bands, etwas modernerer Hardcore. Ich weiß, bin jetzt leider uninformiert, woher die kommen. Es spielen We Had a Deal, Redsnick, Syndrome und Hyenas. We Had a Deal kommen auf jeden Fall aus Baden-Württemberg, aber bei den anderen beiden Bands weiß ich es nicht. Es stand nicht im Internet oder nicht auf der Jugendhausseite. Sozusagen die Konkurrenz zu Beißpony in derselben Stadt. Ist auch nicht so oft, dass dass wir 2 Konzerte in Erlangen anziehen. Ja, stimmt, das ist richtig. Das ist im Jugendhaus Erlangen, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Ich hatte es erwähnt, kann man nochmal dazu sagen. Gut. Und das andere findet eben im Transfer statt und dann kann man sich da überlegen, wo man hin möchte. Genau. Am darauffolgenden Samstag, den 31.05., gibt es dann wieder was in Nürnberg in der DESI und zwar... Das Fight Back Festival findet wieder mal statt. Genau, da spielen Bands aus verschiedenen Musikrichtungen, unter anderem Riot Brigade, Feine Sahne Fischfilet und viele andere. Genau. Vielleicht kann man noch erwähnen, dass das Festival meines Wissens bereits ausverkauft ist. Nur, also es wird großer Andrang sein, wird bestimmt eine fette Party. Jo. Sicher, ganz sicher sogar. Und genau, und weitere Infos, Details kann man auf der DESI-Website dazu erfahren, auch zum Radio Z-Fest zum Beispiel am 29. davor. Dann geht's weiter, das ist ja an jedem Tag gerade. Man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Am Sonntag, den 1.6. spielen in München im Café Kult. 2 Bands aus Kanada, und zwar Voidkampf und No Problem im Café Kult in München. Voidkampf sind zum ersten Mal auf Europa-Tour, No Problem zum zweiten Mal. Die konnte ich auf der letzten Tour auch sehen, waren nicht so arg überzeugt, waren etwas klamaukig, fand ich. fand ich. Ja, waren mir ein bisschen so Kasperle-mäßig und das Gigi Allen-Cover hat das ganze Kasperle-Zeug ein bisschen noch. Ich war nicht begeistert, sagen wir es so. Dagegen Voidkampf habe ich hohe Erwartungen. Ich hoffe, sie werden nicht enttäuscht? Ich werde nicht enttäuscht, dankeschön. Weil ich die LP sehr, sehr geil finde. Vor allem auch mal wieder eine Deranged-Platte, die mich auch mal wieder durch Eigenständigkeit überzeugt. Es war auch wieder Vipers-mäßiger Sound, aber doch sehr eigen und doch sehr hittig. Also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Auschecken, Voidkampf und No Problem. Genau, außerdem ist es ein ziemlich guter Bandname und wir werden das am Sonntag uns dann mal anschauen. Und können ja dann auch wieder berichten. Jo. Dann gibt's tatsächlich mal einen Tag Pause. Am Montag dürft ihr euch ausruhen. Am Dienstag geht's dann weiter. Dienstag, den 3.6. auch wieder eine Ankündigung fürs Café Kult in München. Und zwar spielen da Tragedy aus Portland, USA und Nakam, eine neue Hardcore-Punk-Band aus Tübingen mit diversen Tübinger Prominenten. Nein, halt mit Leuten, die auch schon aus anderen guten Bands bekannt sind. Und ja, die prominentere Band ist auf jeden Fall Tragedy. Die letzte. Ja, könnte man schon so sagen. Ja, die letzte Platte war zwar gähnend langweilig, wie ich finde, und die davor war auch eher ein bisschen lahm, aber live macht das ja schon immer wieder Bock. Also kann man sich auschecken. Bevor man sich Tragedy am Ruhrpott-Rodeo anschaut oder auf einem anderen trashigen Riesenfest, kann man sie sich auch im Café Kult anschauen. Dann auf jeden Fall im Café Kult. Genau. Ja. Wer allerdings an diesem Tag aus dieser Gegend hier Tragedy und Nahkam nicht in München sehen möchte, hat auch noch die Möglichkeit, in Nürnberg ins neue Projekt 31, P31 zu gehen, da spielen. Caught in the Crowd aus den USA, die machen laut VeranstalterInnen Youth of Today mäßigen Hardcore, also Partymusik sozusagen. Was zum Tanzen. Ja. Freitag, den 13.06. Spielen dann in Erlangen? Nee. Oh, das habe ich vergessen hinzuschreiben. Das ist im Café Marat in München. Ah. Die großartigen Hysterese, vor Hysterese sage ich immer die großartigen Hysterese, das mache ich auch jetzt nicht anders. Zusammen mit. Eigentlich heißen die auch gar nicht Hysterese. Wie denn dann? Heißt die großartigen Hysterese. Ja, die großartigen Hysterese. Zusammen mit den Erlanger Hardcore Crust, wie auch immer, Leuten, Kyrest, zusammen mit noch zwei Bands, und zwar Greede oder Gride, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sie machen Gride aus Tschechien, machen auf jeden Fall Grind. Und dann spielen noch Painstalker. Painstaker, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Punkband aus München. Ja, im Café Marat. Und am Samstag, den 14.06., ist dann die offizielle Eröffnungsfeier. Also auch wenn jetzt schon diverse Sachen stattgefunden haben in den letzten ein, zwei Wochen. Ach so. Findet da die offizielle Eröffnung vom Projekt 31 statt, das es jetzt eben hier in Nürnberg gibt. Das ist an den Rampen 31, deswegen heißt es auch Projekt 31. Und genau. Ziffiger Name. Ja, sehr, ja, durchaus. Und da ist einiges geboten an diesem Eröffnungsevent. Details dazu dann auf unserem Blog. Generell kann man zum Projekt 31 sagen, dass ihr da demnächst auch gerne immer dienstags auftauchen dürft. Da ist ab 19 Uhr Fokü. Am Wochenende sind Kneipen und demnächst geht's ab mit Konzerten, eins nach dem anderen. Ja, unter der Woche sind auch immer Kneipen. Also es ist eigentlich, es wird versucht, immer einen offenen Betrieb am späten Nachmittag und frühen Abend zu haben. Infos findet ihr unter anderem unter www.projekt31.org. Das werden wir auch auf unserem Blog verlinken. Dort findet ihr dann ja diverse Infos, einen Kalender, und ansonsten checkt einfach mal diese sozialen Medien aus, genau. Sozialen Netzwerke. Ja. Da findet ihr auch Infos. Wahrscheinlich aktuellere als auf der eigentlichen Seite im Moment noch. Genau, unter anderem auch auf unserem Blog. Also auch jetzt im Juni sind nämlich, soweit wir das in Erinnerung haben, noch Veranstaltungen, die wir jetzt aber gerade aktuell nicht recherchieren konnten. Werden das dann aber noch ergänzen. Und das heißt, ihr könnt es auch nachlesen auf DIY or Die-Radio.blogspot.de. Und ja, wie gesagt, behalte das im Auge. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr, sehr cool da im Projekt 31. Mhm. Also schaut euch das mal an, kommt da vorbei, unterstützt das Ganze. Und dann wird das richtig schön. Jo. Und dann geht's weiter mit einem Konzert. Das ist jetzt aber in Erlangen. Freitag, den 20.06. spielen zwei Bands in Erlangen im Jugendhaus. Genau, und zwar Left in Ruins. Die machen Hardcore-Punk und kommen aus Italien. Zusammen mit Honeymoon, einer neuen Punkband aus Nürnberg und auch ein bisschen Erlangen und ein bisschen Leipzig. Die haben dort ihr allererstes Konzert. Ja, wir sind gespannt. Da sollte man dann auf jeden Fall auch hingehen und sich das anschauen. Was ich total geil finde, du meintest vorhin, dass Left in Ruins so ein bisschen wie Holy sind. Und ich habe hier gerade gelesen, ich habe Italy als Holy gelesen, weil du das so... Weil ich so schmier. Ja. Ja, also es geht ein bisschen in diese Ecke, würde ich so sagen. Hat schon modernerer Kram mit, glaube, so Polit-Texten und ja. Okay. Und dann, nur weil ich vorhin, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten und ich gefragt habe, was das so ist. Und dann geht's weiter am Montag, den 23.06., da ist nämlich unsere nächste Sendung, sprich DIY or Die, wie immer von 20 bis 21 Uhr auf Radio Z 95,8. Ansonsten könnt ihr Playlists und alte Sendungen und Veranstaltungstipps, wie gesagt, auf unserem Blog nachlesen. Und wir hören jetzt nochmal ein bisschen was von Maximum Rock'n'Roll. Sampler haben wir vorhin beschlossen, so als Ausklang. Wir haben heute, wie gesagt, verhältnismäßig wenig dabei und was aber sich noch viel mehr bemerkbar macht, dass wir alle so kurze Lieder mit dabei haben, was ich ja immer sehr gut finde und nicht oft genug erwähnen kann. Ja. Wir hören jetzt vom Maximum Rock'n'Roll Sampler. Vorhin haben wir das letzte Lied gehört. Jetzt hören wir das erste Lied und zwar The Fight aus Polen mit dem Song Ask. Und dann sage ich aber nochmal was. Zu The Fight, jo. Und zu Punk allgemein. Ja, damit du Zeit hast, das nächste Lied aufzulegen. Jo, viel Spaß. Also The Fight, bitteschön. The Fight mit Ask vom Maximum Rock'n'Roll Sampler. Und das finde ich zum Beispiel auch ein sehr gutes Startlied. Da geht's gleich richtig los. Da wäre es eher ungünstig, wenn das eins von den ruhigeren Liedern gewesen wäre. Ansonsten, ich habe mir jetzt inzwischen den Sampler ein paar Mal angehört und es bleibt leider bei meiner ersten Einschätzung, nämlich, dass ich die A- und die B-Seite besser finde als dann die C- und die D-Seite. Ich habe da letztens schon mit jemandem rumgerätselt, inwieweit das tatsächlich so ist oder ob man sich das irgendwie einbildet. Aber es ist immer, also die Einschätzung bleibt. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angehört und es bleibt einfach so. Insgesamt macht es aber auf jeden Fall schon sehr Spaß, den Sampler anzuhören. Ich finde jetzt nicht alles mega Hammer. Ein paar Sachen sind mir auch einfach ein bisschen zu stumpf. Aber ansonsten ist die Aufteilung schon ziemlich gut. Und es ist kurzweilig und es ist nicht die ganze Zeit, also das, was ich beim letzten Mal und was auch Alex beim letzten Mal irgendwie gesagt hat, dass es dann manchmal einfach so Sampler gibt, wo dann so ein Lied nach dem anderen drauf ist, das einen eigentlich gar nicht großartig interessiert. Und wie gesagt, das waren jetzt The Fight und Andi hat... Ja, das ist mir nur nochmal bei The Fight eingefallen, weil wir vorhin auch das Fight Back Festival hatten. Haben auf dem ersten Fight Back Festival in Nürnberg damals gespielt, mussten damals um 2 Uhr nachts oder so vor einer Horde Betrunkener spielen und haben trotzdem wie ich finde, ist jetzt natürlich auch sehr subjektiv, alle vorherigen Ska- und Hip-Hop-Bands in Grund und Boden gerockt. Und ja, auf jeden Fall eine coole Band, sehr sympathisch. Ja, nicht so komplett mein Sound, aber coole Band. Ja, ich hatte die ja, oder hab die ja bisher noch nie gesehen. Aber das klingt doch ganz gut. Dann hören wir jetzt noch einen Song von diesem Sampler an. Wir machen jetzt hier so ein bisschen so einen Rundumschlag. Mhm. Und zwar nochmal eine spanische Band. Und zwar Sila Electrica mit dem Song Es lo que hay. Und der geht so. Sila Electrica mit Es lo que hay. Ja, cooler Punk-Song. Ja. Der ist doch ganz mitreißend. Ja, und jetzt kommen wir dann tatsächlich zum Ende dieser Sendung hier im Mai. Die nächste Sendung ist, wie gesagt, am Montag, den 23. Juni, 20 bis 21 Uhr auf der 95,8 und ansonsten weitere Infos auf www.diyordie-radio.blogspot.de. Und als letzten Song hat Andi sich heute ein Outro ausgesucht. Genau, ich habe was sehr, sehr Altes dabei, und zwar von einer der ersten Punkbands überhaupt aus England, und zwar The Damned mit ihrer ersten Single Need Need Need. Genau, viel dazu kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, außer dass The Damned dafür mitverantwortlich waren, zusammen mit den Sex Pistols den Punk nach Los Angeles zu bringen und dort die Szene zum Explodieren gebracht haben, weil sich die Westküsten-Punks in Amerika gedacht haben, das, was die Engländer können, können wir erst recht und sogar noch besser. und so weiter ging es dann, bis dann der erste Maxim Rock'n'Roll Sampler veröffentlicht wurde, und das alles haben wir vielleicht The Damned und den Sex Pistols zu verdanken, und deswegen hören wir jetzt The Damned mit Need, Need, Need. Und es war wahrscheinlich jetzt komplett musikhistorischer Blödsinn. Und ja, wir hören uns im Juni und wir sehen uns vielleicht ja bei den guten Konzerten. Genau, ja. Und da werden wir das dann nochmal ausdiskutieren, ja, wie das war, ja, mit Sex Pistols und The Damned und England und USA. Da kann man viele Stunden mit verbringen. The Damned. Bis bald. Tschüss.